In letzter Stunde. Ein Hörspiel von Michael Sebastian. Übersetzt und für den Funk bearbeitet von Maria Frey. In den Hauptrollen hören Sie als Alexander Andronik Hans Timmerding, Grigori Butschan Harald Mannl, Direktor der Zeitung Der Alarm Hans Gogel, Magda Minu Maria Körber, Musik Gerhard Ahl, Regie Theodor Steiner. Ja, der bin ich. Nein, ich habe Nein gesagt. Zweite Seite, dritte Spalte, 9 Rumänen. Nein, 9 lateinische Typen, das genügt. Kein Klischee. Kein Klischee, sage ich. Ach. Pompilian. Ja, Herr Stefanescu. Was Neues? So gut wie nichts. Sind die Auslandstelegramme da? Ja, auf Ihrem Schreibtisch. Und dein Artikel, bald fertig? Moment noch. Na, lass dir endlich mal was einfallen. Hast du die Nummer von heute gesehen? Eine Schweinerei. Ist ja doch keiner. Ach, sag das nicht. Ich habe heute 2 Menschen getroffen, die den Alarm in der Hand hielten. 2. Einen in der Straßenbahn und einen Ecke Königstraße. Ja, kann das bloß gewesen sein? Ja, bestimmt welche aus der Provinz. Und dafür verschwendet man nun seine Zeit. Ja, dafür. Und noch für etwas anderes. Vor allen Dingen für etwas anderes. Nicht wahr, Pompilian? Was wollen Sie damit sagen? Na komm her, ich zeig dir's. Wo denn? Hier, auf der zweiten Seite. Wie viel? Was? Wie viel? Wie viel du kassiert hast für den Artikel. Welchen Artikel? Ja, hier, diese Geschichte hier. Herr Stefanescu, Sie beleidigen mich. Nein, aber du beleidigst mich. Du scheinst ernsthaft zu glauben, dass ich nach 30 Jahren Journalismus nicht lesen kann. Ein Anfänger bist du, mein Junge. Chef, ich gebe Ihnen mein Wort. Und wie ungeschickt das gemacht ist. Hier, lies mal einen Artikel vom Patron. Hier, das ist Kunst. Er weiß genau, wie man zwischen den Zeilen schreibt. Nanu, was sind das? Pompilian. Was denn? Na hier, im Feuilleton. Alexander der Große in Medien von Alexander Andronik. Hast du das in die Druckerei geschickt? Nein, ich nicht. Vielleicht der Patron. Der Patron und Alexander der Große. Das werden wir ja gleich haben. Das ist ja nicht zu fassen. Hallo, Druckerei. Gib mir den Patron, ja. Ja, Hubert. Hubert, haben Sie eigentlich die heutige Ausgabe gelesen? Ja. Auch die zweite Seite? Die auch. Und was soll Alexander der Große im Feuilleton? Ich denke, der kommt von Ihnen. Also gestern Abend nach der letzten Korrektur, welches Feuilleton hatten Sie da auf der zweiten Seite? Die literarische Chronik. Und was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe sie auf die 5. Seite gesetzt, 3., 4. und 5. Spalte. Warum? Weil ich aus der 5. Seite den Artikel über den Haferpreis rauswerfen sollte, hat der Direktor gesagt. Na und dann? Dann habe ich ihn rausgeworfen. Die Chronik von der 2. auf die 5. geschoben. Nun hatte ich aber kein Feuilleton auf der 2. mehr, da habe ich diesen Alexander den Großen genommen. Der war schon fertig gesetzt. Ja, aber der Artikel stammt doch gar nicht von uns. Ach du lieber Gott, jetzt fällt mir ein. Der war ja für die Geschichtsrundschau. Für welche Rundschau? Die Rundschau für Geschichte des Altertums, die wird auch bei uns gedruckt. Mein Gott, da sind die Korrekturbögen durcheinander geraten. Naja, des Himmels, Ihre Druckerei ist wirklich fabelhaft. Ich habe keine 10 Hände und bei dem bisschen Geld... Ja, passen Sie besser auf, ich habe keine Lust, jeden Morgen Überraschungen zu erleben, weil Sie irgendwelche Geschichten in die Zeitung gestopft haben. Verdammte Sauerei. Pompilian, machen Sie endlich den Bericht, er muss runter zur Druckerei. Mistberuf, mir fällt nichts ein. Haben Sie keine Idee, Chef? Nein, denk selber nach. Ja? Agopian? Nein, bei der Verwaltung. Nein, nicht hier. Blöd, Jan. Also dabei kann kein Mensch nachdenken. Dann geh nach nebenan, aber beeil dich. Und zeig mal, dass du auch eigene Ideen haben kannst. Die beste Idee wäre ein Wochenlohn. Ja. Guten Tag. Verzeihung, bin ich hier richtig? Das müssen Sie ja wissen. Ich meine in der Zeitung, der Alarm. Ach so, ja. Könnte ich den Herrn Direktor sprechen? Der Herr Direktor ist nicht da, aber ich vertrete ihn. So, erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Alexander Andronik. Ja. Was? Wer? Wer haben Sie gesagt? Alexander Andronik. Andronik, der heute im Feuilleton... Ja, ja. Es ist nämlich so, sehen Sie, Herr... Herr Stefanescu, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke vielmals. Also, das ist so, Herr Stefanescu. Ich habe nicht das Vergnügen, ich habe nicht die Angewohnheit, Ihre Zeitung zu lesen. Vollkommen richtig. Wie bitte? Ich meine, vollkommen richtig, ich würde es ja auch nicht tun, aber mein Beruf zwingt mich dazu. Ach, ja. So. Nun hat man mir zufällig in Ihrer heutigen Ausgabe einen Artikel gezeigt, unter dem mein Name steht. Den über Alexander den Großen? Genau den, ja. Es ist ein Artikel, der für die Rundschau der Geschichte des Altertums geschrieben war. Ich kann mir einfach nicht erklären, ich verstehe wirklich nicht, wieso er... Ja, ganz verstehe ich das auch nicht. Tatsache ist aber... Unglücklicherweise. Wieso unglücklicherweise? Ist er kompromittierend? Oh nein, aber sehen Sie... Es ist ein wissenschaftlicher Artikel, der in einer politischen Zeitung nicht am Platze ist, in einer Tageszeitung für Informationen und für Skandale. Oh, das habe ich nicht sagen wollen. Also, Sie hätten es aber ruhig sagen können. Stimmt nämlich. Nun, ich gebe zu, dass es mir sehr unangenehm ist, meinen Artikel, einen völlig neuen Beitrag zur Geschichte Alexanders des Großen, unter diesen Umständen gedruckt zu finden. Eine peinliche Angelegenheit und in gewissem Sinne sogar gefährlich. Wieso, gefährlich? Aber ja. Sehen Sie, Herr Stefanescu, ich bin Privatdozent für Geschichte an der Universität. Und der Professorenstuhl für alte Geschichte ist seit einiger Zeit verwaist. Aha, aha. Jetzt könnte man doch denken, dass ich versucht hätte, Reklame für mich zu machen, was der strengen Sphäre der Universität absolut entgegensteht. Sie verstehen, nicht wahr? Ehrlich gesagt, nein. Aber auch wenn ich es verstehen würde, was soll ich tun? Der Artikel ist erschienen. Ja, aber doch nur durch einen Irrtum. Könnte man nicht ein Dementi veröffentlichen? Um Himmels Willen, nein, tun Sie das nicht. Was können Sie schon mit diesem Dementi behaupten? Vielleicht Herr Andronik, Privatdozent an der Universität, gibt hiermit bekannt, dass er mit Herrn Alexander Andronik, dem Verfasser des Artikels im Alarm, nicht identisch ist? Nun, mir würde schon eine Notiz genügen, dass dieser Artikel ohne meine Zustimmung als Folge eines bedauerlichen Irrtums... Na, für wen bedauerlich? Doch eher für den Alarm und seine Leser. Haben Sie den Artikel gelesen? Nein. Wie können Sie dann solche Dinge behaupten? Aber ich behaupte ja gar nichts. Ich erkläre Ihnen nur, wie wir antworten müssten für den Fall... Ja, nein, nein, Herr Professor, glauben Sie mir, die ganze Angelegenheit ist ja völlig bedeutungslos. So sprechen wir nicht mehr davon. Bedeutungslos? Aber der Artikel ist veröffentlicht. Veröffentlicht. Schauen Sie, eine Zeitung lebt nur einen Tag. Morgen früh, was heißt heute Abend schon, wird es niemand mehr geben, der noch daran denkt, dass der Professor Andronik, ohne es zu wollen, einen Artikel veröffentlicht hat in einer Zeitung, die ihn ohne es zu wissen gedruckt hat. Sie werden... Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja? Nein, noch nicht. Nein, auf der dritten Seite. Ja. Titel über drei Spalten. Block und Kursiv, ja. Ein einziges Klischee. Ja, nun. Ich fürchte, ich belästige Sie, nicht wahr? Ehrlich gesagt, ja. Um diese Zeit geht die Zeitung in Druck. Die Nummer von morgen, weil die von heute tot ist. Aber könnten Sie morgen nicht wenigstens eine Korrektur von Druckfehlern bringen? Na, wozu? Die ganze Zeitung ist voll Druckfehlern. Es ist aber ein wissenschaftlicher Artikel mit geografischen Namen, historischen Daten. Da findet doch niemand mehr durch. Oh, das ist doch gar nicht nötig. Es sind Sätze darin, die keinerlei Sinn ergeben. Hier zum Beispiel, worauf wir unsere Ansicht gründen, dass von Proftasia bis Kabul die Marschroute unseres Helden gewisse Phasen enthielt. Wissen Sie, was für Proftasia da steht? Wissen Sie, was statt Kabul gedruckt ist? Ja, aber ja. Ja? Nein, noch nicht. Ja, gut. Ja. Pompilian! Lieber Herr Professor, wenn Sie eine Korrektur von Druckfehlern haben möchten, einverstanden, gehen Sie dort an den Tisch und machen Sie mir eine Liste. Ich habe alles fertig. Hier. Na, das ist ja großartig. Darf ich noch einiges dazu sagen? Aber nicht jetzt. Natürlich nicht jetzt. Ja? Das Klischee nur für den ersten Buchstaben. Ja, Idiot. Ich werde lieber gehen. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Pompilia, den Artikel. Hier, Chef. Hier ist er ja schon. Hast du ein Thema gefunden? Ja. Die Reform des Abiturientenexamens. Hast du dafür geschrieben oder dagegen? Dafür natürlich. Du machst mir Spaß. Weißt du denn nicht, dass der Patron mit dem Unterrichtsminister auf Hieb und Stich steht? Mit Branesco? Im Ernst? Du kannst deinen Artikel wegwerfen und einen neuen schreiben. Augenblick mal, Chef. Ich will versuchen, ihn hinzubiegen. Naja, also los. Die neuerliche Reform des Abiturientenexamens ist ein glückliches Ereignis für unseren Gymnasialunterricht. Moment mal. Ist ein unglückliches Ereignis. Na, was sagen Sie dazu? Ja, das ist gut. Ja, so geht's. Ja. Also beeil dich. Ich mache Ihnen das in 0, nichts. Guten Tag, mein Herr. Tag, Herr Direktor. Guten Tag, Herr Direktor. Wie geht's? Ist die Nummer fertig? Es geht nichts vorwärts. Die Provinzausgabe muss in einer Stunde in Druck sein. Und bis jetzt ist noch nichts da. Brauchen Sie einen Artikel? Ja, den Leitartikel. Gut, sollen Sie gleich haben. Was schreibst du da, Pompilian? Ich gebe es Branesco, aber ordentlich. Du greifst ihn an? Und wie? Na, das darfst du nicht. Wir müssen objektiv sein. Sind Sie sich mit Branesco wieder einig? Ja, wir waren gestern zusammen. Ich hatte etwas mit ihm zu besprechen. Aha, ja, dann natürlich. Wir müssen objektiv sein. Sattle um, Pompilian. Noch einmal? Verfluchter Artikel. Bis Mitternacht werde ich daran sitzen. Komm mit in mein Büro. Ich will ihn durchsehen. Die neuerliche Reform des Abiturientenexamens ist ein unglückliches Ereignis. Ist ein glückliches Ereignis. Schon gemacht. Guten Tag, mein Herr. Darf ich Sie meine Auskunft bitten? Nein. Schade. Um welche Zeit kommt Herr Andronik? Was? Er kommt wieder? Dann war er also schon hier. Ja, er war hier, aber wieso kommt er wieder? Ich weiß nicht, ich denke, er ist Redakteur bei Ihnen. Es fehlte gerade noch. Aber heute steht in Ihrer Zeitung ein Artikel, den er unterzeichnet hat. Und seitdem wird von nichts anderem mehr gesprochen. Das wundert mich gar nicht. Sind Sie auch deshalb hier? Ja. Ich hätte gerne ein paar Einzelheiten erfahren. Von wem? Von mir? Nein, von Herrn Andronik. Aber wenn er nicht da ist... Eben. Wissen Sie, in diesem Artikel stehen gewisse Behauptungen. Es wäre schrecklich, wenn sie begründet wären. Bis heute stand fest, dass Alexander der Große seine Reise von Proftasia nach Kabul während des Winters 330 bis 329 vor Christus gemacht hat. Und nun behauptet Herr Andronik... Also hören Sie mal, mein Fräulein, mir ist das völlig Schnuppe. Das glaube ich Ihnen. Das wäre mir auch Schnuppe, wenn Herr Andronik damit nicht den Verdacht ausgesprochen hätte, dass Alexander an der Ermordung Parmenius beteiligt war. Na und? Das wäre schrecklich. Das wäre grauenvoll. Das wäre ganz unmöglich. Also jetzt ist aber genug. Wenn Sie Zeit zum Witze machen haben, ich nicht. Ich mache keine Witze, die Dinge sind viel zu ernst. Ernst? Was denn? Dummheiten, Torheiten, fixe Ideen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bereite die Zeitung für morgen vor und Sie halten mich nur auf mit Ihren Geschichten über Alexander den Großen. Meinetwegen kann er reisen, wohin er will, das ist mir völlig egal. Ich habe zu arbeiten. Verstehen Sie? Hören Sie mich? Ja, ich verstehe. Und vor allen Dingen höre ich Sie. Aber ich bedauere es. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, Chef, da ist er, Ihr Bericht. Und jetzt gehe ich. Moment mal, ja, ich muss ihn doch erst lesen, nicht? Aber das hat doch der Direktor schon getan. Er sagt, es geht so. Bestimmen Sie die Typen und schicken Sie ihn rüber in die Druckerei. Wiedersehen. Pompilian. Ja, also was ist denn jetzt noch? Hier, gib das Manuskript bei der Druckerei ab, wenn du vorbeikommst. Ich gehe zum Direktor. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Direktor, sind Sie soweit? Hier der Leitartikel. Danke. Ein bisschen kurz, Herr Direktor. Oh, wenn man die Zeilen auseinanderzieht. Versuchen können wir es ja. Zeichnen Sie ihn? Setzen Sie nur meine Anfangsbuchstaben darunter. Das genügt. Manchmal ist selbst das zu viel. Ich habe unsere Zeitung überflogen. Nichts. Gar nichts. Sie ist tot? Ja, ist nicht meine Schuld. Ich schreibe sie ja nicht. Neuigkeiten, die keine mehr sind. Reportagen, die nach Schimmel riechen. Dumme Artikel. Tja, ist eine Schlapperei. So geht das nicht weiter. Doch, es geht. Aber schlecht und recht. Ich frage mich nur, wie lange noch? Hier, zum Beispiel die Klischeeanstalt, die will nicht mehr für uns arbeiten. Gerade heute haben sie sich geweigert, 4 Klischees herzustellen. Sie wollen Geld. Diese Lumpen. Tja, und mit der Druckerei ist es noch schlimmer. Ich fürchte, die lassen uns bald aufsitzen. Und auch Lumpen. Wir brauchen Geld? Nein, Stefanescu. Was wir brauchen, ist etwas anderes. Einen Knüller brauchen wir. Verstehen Sie? Einen großen Knüller. Einen Skandal. Einen schreienden Skandal, der die Leser anzieht und die Auflage in die Höhe treibt. Ja. Chef! Ach ja, was gibt's denn, Pompilian? Herr Direktor, jetzt werden Sie Platz sein. Raten Sie, wer gerade die Treppe raufkommt. Wie soll ich das wissen? Butschan! Grigori Butschan? Was, der von den Remmetwerken? Genau der. Du hast dich getäuscht. Als ob ich Butschan nicht kennen würde. Er hat beim Hauswart gefragt, in welcher Etage der Alarm sitzt und ob der Direktor da ist. Er muss gleich hier sein. Butschan hier? Los, haut ab. Lasst mich mit ihm allein. Direktor! Herr Butschan, welch eine Überraschung. Aber wozu diese Umstände? Warum haben Sie mich nicht angerufen? Ich wäre doch zu Ihnen gekommen. Ach, Sie haben meinen Anruf erwartet? Ja, ich warte immer. Immer? Ja, und besonders heute. Warum besonders? Also bitte, lassen Sie uns offen sprechen. Ja, natürlich. Ich hoffe, unsere Unterredung wird kurz sein. Raus mit der Sprache, wie viel wollen Sie? Ja, so viel wie möglich. Aber wofür? Für die Information in Ihrer heutigen Ausgabe. Für welche? Es gibt also mehr als eine. Ja, nie eine einzige. Das ist meine Devise. Ja, und die Ihrer Zeitung. Jawohl, jeden Tag den allergrößten Knüller. In diesem Augenblick weiß ich nicht genau, welchen Sie anspielen. Sie sind ein Zyniker. Aber nein, ich bin nur erstaunt. Ich bin ganz ernsthaft erstaunt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. In Ihrer Zeitung ist heute ein außerordentlich interessanter Artikel erschienen. Eine sorgfältig getarnte große Gaunerei. Eine große Gaunerei? Ja. Das ist aber wirklich übertrieben. Ein paar mehr oder weniger kleine Tricks vielleicht. Ich kenne doch meine Leute. Keiner hat doch das Talent für eine große Gaunerei. Aber Sie haben es. Ja, wenn ich mir große Mühe gebe. Die haben Sie sich wahrhaftig gegeben. Ja, wollen Sie mir denn nicht bitte erklären? Ja, natürlich, dazu bin ich ja hier. Also hören Sie gut zu. Ich liebe es, wenn man mich direkt angreift. Aber ich erlaube es niemandem, mir den Rücken zu schießen. Sprechen wir offen miteinander wie zwei ehrliche Gangster. Los, wie viel wollen Sie? Na, Sie sind grob. Ich habe es eilig. Und Sie sind schlecht informiert, wie alle Menschen, die es eilig haben. Ich überlege, was Sie bloß meinen könnten. Vielleicht die Angelegenheit Karun? Die auch. Aber ich habe erst gestern erfahren, dass Sie darin verwickelt sind, dass es Ihr Geschäft ist. Ich weiß, dass Sie mit Petroleum zu tun haben und mit Erzen, aber ich hätte keine Ahnung, dass Sie sich auch um Getreide kümmern. Bis gestern. Und dann haben Sie Ihr neues Wissen sofort nutzbringend angewendet. Aber im Gegenteil. Ich habe noch spät abends angeordnet, dass meine Zeitung jegliche Einmischung in die Getreidestreitigkeiten vermeiden soll. Ein großer Artikel über den Haferpreis war schon fertig gesetzt. Ich habe ihn hinauswerfen lassen. Aus reiner Großzügigkeit. Nein, aus Berechnung. Ich glaubte, dass es Ihnen lieb wäre, wenn diese Angelegenheit 10 oder 14 Tage nicht erwähnt würde. Und ich nahm an, dass ich dafür bei Ihnen, wenn ich vielleicht übermorgen vorbeigekommen wäre, ein gewisses Verständnis gefunden hätte und... Und einen gewissen Betrag. Also ich muss feststellen, dass Sie eine Vorliebe für triviale Ausdrücke haben. Also gut, einen gewissen Betrag. Ich war sicher, dass Sie mir keine Schwierigkeiten machen würden. Und um ganz sicher zu sein, nehmen Sie Ihre Zuflucht zu Drohungen. Aber nein. Aber ja! Hier, bitte. Was ist denn das hier? Gestatten Sie mal. Bitte. Alexander der Große in Medien. Ah. Was haben Sie denn mit Alexander dem Großen zu tun? Eine ganze Menge, wenn man zwischen den Zeilen liest. Na bitteschön, hier hören Sie zu, hier steht's ja. Alexander der Große wartet noch ein Jahr, um eine neue Aktion einzuleiten. Nicht, weil er diesmal keinen Abenteurergeist hätte, sondern weil die heikle Getreidefrage nicht gelöst ist. Er muss die Versorgung großer Kavallerieverbände sicherstellen und selbst, wenn er ein Hafermonopol hätte, ein Hafermonopol, das ist doch klar genug, nicht wahr? Ach, Sie halten das für eine Anspielung auf das Karun-Geschäft? Oh nein, eine Herausforderung ist das. Bitte, hören Sie weiter. Wir behalten uns vor, ein andermal zu erklären. Hören Sie, ein andermal. Und wir haben zu diesem Zweck Beweise bereit, die wir im Moment noch nicht preisgeben möchten, worauf wir unsere Ansicht gründen. Ach, jetzt sind Sie ein Mann von Ansichten. Dass von Protea nach Karun die Marschroute unseres Helden gewisse Phasen enthielt, die bis heute ungenügend studiert wurden, die es aber verdienen, Aufklärung zu erfahren. Na bitte, bitte, bitte, bitte, da steht's. Zahle oder ich lege die Karten auf den Tisch. Aber das kann doch nur ein Irrtum sein. Eine Verwechslung ist doch purer Unsinn. Viel einfacher. Das ist eine glatte Erpressung. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Aber ich verstehe alles. Nur eines wüsste ich gern. Woher haben Sie Ihre Informationen über die Angelegenheiten Protea? Protea? Was ist denn das? Sie veröffentlichen und wissen nicht, was es bedeutet? Dieses Projekt liegt seit einem Jahr in meinen Geheimakten. Ich nahm an, dass niemand etwas davon weiß. Gut. Ich habe mich geirrt. Aber jetzt sagen Sie mir, was wissen Sie? Was wissen Sie wirklich? Wie viel wollen Sie für Ihr Wissen? Sie können sich denken, dass ich so viel wissen möchte wie irgend möglich. Aber ich weiß wirklich nichts. Sie lehnen also ab? Ich lehne es ab, dies alles zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass Sie sich lustig machen über mich. Sie zeigen mir einen Feuilleton-Artikel über Alexander den Großen von weiß Gott wem geschrieben. Wer ist denn das? Alexander Andronik. Wer das bloß sein kann? Ach, Sie wissen nicht einmal, wer das ist? Nein. Oh, Sie sind geschickter, als ich dachte. Aber ich warne Sie, Ihr Weg ist falsch. Ich lasse mich nicht so leicht fangen. Also, Herr Butcher, nun... Genug jetzt! Ich gebe Ihnen nur den einen Rat. Überlegen Sie sich, was Sie tun. Sie können mich morgen früh um 9 Uhr im Büro erreichen. Vielleicht haben Sie bis dahin eine andere Überzeugung gewonnen. Und Sie täten gut daran, glauben Sie mir. Tja, wie soll ich denn bloß... Aber vielleicht haben Sie recht. Vielleicht werde ich meine Meinung ändern. Sie täten wirklich gut daran. Stefanesco! Herr Direktor? Stefanesco, wer ist Andronik? Wir müssen ihn sofort auftreiben. Ja, der war vorhin hier und hat mir eine Korrektur abgegeben. Aber eine Adresse hat er nicht hinterlassen. Wir müssen sie uns beschaffen, sofort. Ich will genau wissen, wer das ist. Er sah aus wie ein völliger Einfallspinsel und behauptet, er sei Professor. Och, und was für ein Professor? Der steckt uns alle in die Tasche. Ja, was hat das mit Butchern zu tun? Das ist der große Knüller, mein Alter, der große Knüller. Wir haben ihn. Nicht möglich. Ja, hier ist er, wo man ihn am allerwenigsten erwartet. Hier, in unserer eigenen Zeitung. Schauen Sie mal her. Da, hier. Das ist kein Zufall, das ist eine Sensation. Also, ich gehe jetzt. Sie bleiben hier am Telefon. Für alle Fälle lassen Sie mir eine Seite frei. Das gibt den großen Knüller. Alexander der Große. In letzter Stunde. Die bisher aufgestellte Reihenfolge der Kriege Alexanders des Großen verleitet zu falschen Schlussfolgerungen. Aber wie oft sind völlig einleuchtende Hypothesen, gestützt auf wissenschaftliche Überlegungen, zusammengefasst? Guten Tag. Guten Tag. Wohnt hier Herr Professor Andronik? Ja, aber er ist nicht zu Hause. Ach, wird er bald wiederkommen? Ach, es dauert nicht lange. Bitte treten Sie doch näher. Ja, danke. Aber das Faszinierende an dem... Nehmen Sie bitte etwas Platz. Ein Moment, ich höre gerade einen Vortrag. ...nach 22 Jahrhunderten sein rätselhaftes Abenteuerleben umgibt und in Dunkel hüllt. Sie hörten unsere Sendung Helden der Geschichte. Professor Alexander Andronik sprach über Alexander den Großen. Ach, der Herr Professor hat gesprochen. Ja, das war der Herr Professor. Er hat hübsch gesprochen, nicht wahr? Ja, dann werde ich wieder gehen. Er kommt sicher nicht so bald zurück. Doch, er muss gleich hier sein. Können Sie nicht auf ihn warten? Zu uns kommt nie Besuch. Ach, wirklich? Manchmal doch. Alte Herren, die nur über Bücher sprechen. Aber ich werde auch über Bücher sprechen. Na, wenn das kein Unglück ist. Da kommt der Herr Professor. Sie entschuldigen mich bitte. Bitte sehr. Guten Tag, Anna. Eine junge Dame wartet auf Sie. So? Wie schön Sie im Radio gesprochen haben, Herr Professor. Oh, danke, Anna. Herr Professor, der Knopf da an Ihrer Weste, er wird gleich wieder abgehen. Wo? Oh. Ah ja, ja, Sie haben recht, es ist lose. Augenblick, ich nähe ihn schnell an. Nein, nicht jetzt, Anna, etwas später, ja? Ich möchte erst mit der Dame sprechen. Sie werden ihn wieder verlieren, Herr Professor, und darüber lachen dann die Leute. Guten Tag, Nelis Fräulein. Warum lachen Sie? Weil mich das an Ihre Vorlesungen erinnert. Ach, so lustig sind meine Vorlesungen. Seien Sie nicht böse, aber wir haben manchmal schon Wetten abgeschlossen, welcher Knopf wohl fehlen wird, wenn Sie aufs Katheder steigen. Ich habe gar nicht gedacht, dass meine Studenten so aufmerksam sind. Ach, kommen Sie regelmäßig in die Vorlesung? Ich kam im ersten Semester. Ihr Name ist? Magda Minu. Magda Minu. Magda Minu. Ah ja, ja, jetzt weiß ich. Sie haben immer hinten gesessen. Ja, am Fenster. Natürlich am Fenster. Sagen Sie, Sie haben doch im letzten Herbst ein Exposé gemacht über die Etikette am Hofe Alexanders des Großen. Ach, das wissen Sie noch? Sehr gut, Ihr Exposé. Ausgezeichnet. Etwas gewagt, ja. Sie haben Ihre Fantasie zu sehr spielen lassen, aber es war trotzdem sehr gut. Und warum haben Sie meine Vorlesung nicht mehr besucht? Darf ich offen sprechen? Bitte, natürlich. Ich konnte ihre Vorträge nicht mehr ertragen. Sie brachten mich auf. Ich geriet in Wut. Interessant. Ich liebe nämlich Alexander den Großen. Ich auch. Nein, Sie nicht. Sie kritisieren ihn nur. Er begeht zu viele Irrtümer. Das ist nicht wahr. Fräulein Mino, für eine Studentin haben Sie einen Ton. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Sie sind also zu meinen Vorlesungen nicht mehr gekommen, weil Sie nicht mit mir einverstanden waren. Für Sie ist Alexander ein Studienobjekt. Ein wissenschaftliches Problem. Ah, und für Sie ist er? Etwas ganz anderes. Ein lebendiger Mensch. Ein Freund. Sogar mehr. Eine Leidenschaft? Ja, eine Leidenschaft. Ich wusste gar nicht, dass die jungen Mädchen ihre Liebhaber in Geschichtsbüchern suchen. Wie ist denn das gekommen? Ich weiß nicht, wie das so gewöhnlich kommt. Ich habe ihn gesehen und er hat mir gefallen. Ist er hübsch? Oh ja. Manchmal sehe ich ihn vor mir. Ich kenne seine Stimme, seine glühenden Augen, seinen warmen, feuchten Blick. Das stimmt. Er hatte einen feuchten Blick. Plutarch bestätigt das. Die Feuchtigkeit, die in seinen schwarzen Augen schimmerte. Mit welchem Hochmut er die Stirn zu den Sternen hob. Wie herausfordernd er seinen Kopf in den Nacken warf. Das stimmt nicht. Er hatte die Angewohnheit, seinen Kopf nach links zu neigen. Plutarch sagt, sein Hals neigte sich etwas der linken Schulter zu. Alle Schriftsteller sind sich darüber einig. Aber keiner hat ihn so gesehen wie ich. Sie auch nicht. Sie haben ihn nie gesehen. Er ist schön, er ist jung, er ist etwas verrückt, aber er ist großzügig. Etwas verrückt? Das ja. Aber großzügig. Ach, wie ich diesen Ton an Ihnen kenne. Manchmal hatte ich Lust, bei Ihren Vorlesungen dazwischen zu schreien. Immer wenn es sich um Alexander den Großen handelt, um seinen Ruhm, um sein heldenhaftes Leben, sprechen Sie in leicht zweifelndem und tadelndem Ton von ihm. Ich kann das nicht ertragen. Oh, es tut mir leid. Wissen Sie, wie wir Sie in der Universität nennen? Nein, wie denn? Alexander den Kleinen. So, und warum? Erst einmal, weil Sie Alexander heißen, wie er. Und dann? Und dann, weil Sie klein sind. Ach, finden Sie? Ja, neben ihm. Er ist groß, er ist stark, er ist kühn. Sie sind schüchtern. Fräulein Minu. Alexander der Kleine. Gnädiges Fräulein, ich wüsste gerne, warum Sie eigentlich hier sind. Ach ja. Weil ich Ihren Artikel gelesen habe. Das Feuilleton im Alarm. Also, man liest ihn. Wie peinlich, mein Gott, nun mal. Warum denn peinlich? Weil er voller Druckfehler ist. Der ganze Artikel ist verstümmelt, entstellt. Es ist ein Skandal. Sagen Sie, haben Sie es nicht gemerkt? Nein, dazu hatte ich keine Zeit. Ich habe alles in einem Atemzug gelesen und bin hier, damit Sie mir sagen, dass das alles nicht wahr ist. Ja, was denn? Dass Alexander Parmenio nicht getötet hat. Alexander ist nicht in Medien gewesen. Aber doch. Das ist nicht möglich. Jedenfalls nicht im Jahre 330. 330 war er in Kabul. Nein, dort war er noch nicht. Woher wissen Sie das denn? Das ist eine sehr wahrscheinliche Hypothese. Es ist zum Lachen, welche Mühe Sie sich geben, Dinge zu erklären, die man nicht erklären kann. Ich bin Wissenschaftler und in der Wissenschaft lässt sich alles erklären. Möglich. Aber nicht im Leben. Alexander geht geradeaus, mitten hinein in das Abenteuer. Er geht hindurch, bis zum Ende. Vielleicht bis zum Verbrechen. Das ist nicht wahr! Er hat Parmenio getötet. Sie lügen! Es ist eine historische Tatsache. Ich habe authentische Beweise. Wo sind die? Hier im Schreibtisch. Wollen Sie sie sehen? Behalten Sie sie. Magda! Alexander ist eine Flamme. Und Sie werden sie nicht auslöschen. Nein, aber ich will wissen, wer dieser Mann ist. Sein ganzer Feldzug in Asien steckt voller Fehler. Glauben Sie? Ich bin überzeugt davon. Und ich könnte es beweisen. Ich müsste dazu selbst die ganze Reiseroute Alexanders verfolgen können, von Theben bis zum äußersten Indien. Schritt für Schritt, Meter für Meter. Das wäre großartig. Sie müssen mich mitnehmen. Natürlich. Nur werde ich diese Reise niemals machen. Warum nicht? Ein solches Unternehmen ist eine richtige Expedition. Man braucht eine Karawane. Viele Jahre Zeit und viel Geld. Enorm viel Geld. Und das haben wir nicht. Schade. Ja, sehr schade. Ist der Professor Andronik da? Wie ist bitte Ihr Name? Den sage ich ihm selbst. Herr Professor Andronik? Der bin ich. Mein Name ist Borzia, I.D. Borzia, Direktor der Zeitung der Alarm. Guten Tag, liebe Frau. Guten Tag. Gestatten, das ist Fräulein Minu. Oh, pardon. Bitte nehmen Sie doch Platz. Das ist mir eine Ehre. Mir, Herr Professor, mir. Sie waren heute früh in der Redaktion. Leider war ich nicht da. Ja, ich habe mit Herrn Stefanesco gesprochen und ihm eine Korrektur dargelassen, die er veröffentlichen will. Das war schließlich alles, was ich erhoffen konnte. Alles? Völlig alles? Ja, wirklich. Ach, ich verstehe, Herr Professor. Es gibt Dinge, die man nur unter vier Augen besprechen kann. Ich wollte sowieso gehen. Aber warum denn? Das ist doch kein Geheimnis. Das gnädige Fräulein kennt diesen Artikel, Herr Direktor. Ach, sie kennt die ganze Angelegenheit? Aber ja. Sie ist informiert über... Ja. Nun, Herr Professor, Ihre Mitarbeit im Alarm ist für mich und meine Zeitung eine große Ehre. Oh, meine Mitarbeit ist mir ein Zufall. Oh, glauben Sie im Ernst, dass eine Zeitung wie meine von Zufällen und Verwechslungen lebt? Ich habe Sie dem Alarm verbunden, mit meinen eigenen Händen. Und ich lasse Sie nicht wieder los. Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen. Ich will sagen, dass Sie mit uns zusammenarbeiten sollen. Und ich bin hier, damit wir über die Bedingungen sprechen. Mein Herr, ich bin wirklich überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass mein Artikel ein solches Interesse wecken könnte, ein solches Aufsehen. Oh, das ist noch gar nichts. Kommen Sie zu uns und Sie werden erleben, was wirkliches Aufsehen heißt. Nein, nein, ich glaube, Sie irren sich. Mein Aufsatz wendet sich an Spezialisten, an ein sehr begrenztes Publikum. Wissen Sie, dass Ihr Artikel heute Morgen eine Sensation bedeutete? Wissen Sie, wie viele Menschen zur gleichen Stunde auf Sie blicken und erwarten, dass Sie zu Ihnen sprechen? Das ist zu viel. Es ist sehr ehrenvoll, ja, aber es ist einfach zu viel. Herr Professor, Sie haben in Ihrem Artikel heute früh sehr schwerwiegende Behauptungen aufgestellt. Ja, das finde ich auch. Und Sie ließen durchblicken, dass Sie Beweise dafür haben. Ja, die habe ich. Geben Sie sie mir. Wozu? Um sie zu veröffentlichen. Das kommt gar nicht in Frage. Aber gnädiges Fräulein, ich muss Sie bitten, sich nicht in eine Angelegenheit zu mischen, die Sie nichts angeht. Herr Professor, meine ganze Zeitung steht Ihnen zur Verfügung. Es wird an nichts fehlen. Ich bin bereit, die größte Reklame aufzuziehen. Plakate, Klischees, Faksimiles, alles. Und wenn es nötig ist, sogar ein Extrablatt. Ein Extrablatt? Herr Direktor... Glauben Sie nicht, dass das übertrieben ist? Nichts ist zu viel, wenn Sie erdrückendes Material besitzen. Erdrückendes? Sie benutzen eine Sprache, an die ich nicht gewöhnt bin. Die Geschichte kennt kein erdrückendes Material, höchstens einleuchtendes, belehrendes. Also nennen Sie es, wie Sie wollen, aber geben Sie es mir. Nein, Herr Professor, Sie werden nichts herausgeben. Kein einziges Papier wird aus diesem Zimmer entfernt. Aber, Fräulein, Sie haben doch kein Recht. Möglich. Aber ich habe die Pflicht, einen Angriff auf die Moral abzuwehren, den Sie ganz offensichtlich vorbereiten. Ein Angriff auf die Moral, dass ich nicht lache. Ein Angriff auf die Moral, wenn es um den größten Gauner der Welt geht? So etwas dürfen Sie nicht sagen. Ich verbiete es Ihnen. Magda, ich bitte Sie. Aber Herr Direktor, man kann ihn doch nicht einfach einen Gauner nennen. Ach, Sie verteidigen ihn. Doch. Nein, das nicht. Mein Beruf verlangt nicht von mir, dass ich verteidige, sondern dass ich verstehe. Es gibt hierbei nichts zu verstehen. Die Beweise sind unumstößlich. Woher wissen Sie das? Ein gewisser Herr Professor Andronik hat mir das gesagt. Sie, in meiner eigenen Zeitung. Bitte, hier steht es doch. Wir behalten uns vor, ein andermal zu erklären und wir haben für diesen Zweck Beweise bereit, die wir im Moment noch nicht preisgeben möchten. Geben Sie mir die Papiere und morgen früh wird der Alarm in aller Hände sein. Bitte schön, geben Sie sie mir doch und in 3 Tagen wird der Name Alexander Andronik in aller Munde sein. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es und ich garantiere es Ihnen. So viele Jahre arbeite ich nun in meiner Einsamkeit und dann plötzlich dieses fantastische Angebot. Sie nehmen an, nicht wahr? Nein, er nimmt nicht an. Herr Professor, Sie frage ich. Ich kann nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Es ist 6:10. In 2 Stunden brauche ich Ihren Artikel. Er muss um 8 in der Redaktion sein. Oder ich komme lieber vorbei und hole ihn ab. Aber mein Herr... Und jetzt gehe ich. Um 7:10 bin ich wieder da. Und einen Rat gebe ich Ihnen. Verderben Sie sich nicht die Chance, die ich Ihnen biete. Wir können große Dinge zusammentun. Werden Sie annehmen? Nein. Tut es Ihnen leid? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Vielleicht nehmen Sie doch an. Nein, nein. Ich kann nicht. Ich bin dazu gar nicht fähig. Der Journalist hat Sie völlig durcheinander gebracht. Wollen wir nicht ein bisschen ausgehen? Ausgehen? Wohin? Irgendwohin, auf die Straße, wo es nicht so viele Bücher gibt. Ja, Sie haben recht. Die Bücher lasten auf mir. Sie drücken mich zu Boden. Wir können doch ganz einfach spazieren gehen. Meinen Sie? Vielleicht sollte man... Herr Professor, ja, da fragt denn? Ein Herr nach Ihnen. Derselbe, der vorhin hier war? Nein, ein anderer. Er sagt, er möchte Sie allein sprechen. Gut, dann gehe ich jetzt. Nein, Magda, bitte nicht. Wir wollen doch zusammen spazieren gehen. Wollen Sie nicht nebenan einen Augenblick auf mich warten? Ja, gerne. Bitten Sie den Herrn herein, Anna. Sind Sie Alexander Andronik? Ja, der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Sie kennen mich nicht? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht. Ich bin Grigori Butschan. Butschan? Butschan? Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wo Sie ich... Sie hören meinen Namen zum ersten Mal. Er ist Ihnen völlig unbekannt. Ich bedauere sehr, aber er ist wirklich... Sie kennen nicht die Butschan-Werke für Eisen und Metall? Die Papierfabrik Butschan, die Lederfabrik Butschan, die Zementfabrik Butschan? In dieser Stadt gibt es nichts, was nicht meinen Namen trägt. Und Sie? Sie kennen mich nicht. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich lebe so zurückgezogen. Machen Sie keine Witze! Ich bin hier, um offen mit Ihnen zu verhandeln. Ich liebe keine komplizierten Machenschaften. Wie viel brauchen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Wie viel Geld Sie wollen? Geld? Wozu? Das ist Ihre Sache. Ich frage Sie, wie viel. Und weil das meine Sache ist, zahle ich. Ach, es handelt sich um eine Stiftung für mein Geschichtsinstitut. So kann man das auch nennen. Ich habe Ihren Artikel heute früh gelesen. Sie haben ihn gelesen? Hat er Sie wirklich interessiert? Na, ich darf mich doch auch um Dinge kümmern, die nichts mit meinen üblichen Geschäften zu tun haben. Oder ist es mir verboten, mich zum Beispiel für Hafer zu interessieren? Sie benutzen das Wort Hafermonopol. Sie haben den Ausdruck behalten. Ja, stellen Sie sich vor, ich habe ihn behalten. Sie können sich gratulieren, das hat gesessen. Oh, ich bin mir völlig klar darüber, dass Hafermonopol nicht der passende Ausdruck ist. Es sind ein paar zusätzliche Erklärungen nötig, die... Die Sie später veröffentlichen werden, nicht wahr? Genau, mein Herr. Wenn es sein muss, werde ich über dieses Problem die ausführlichsten Einzelheiten bekannt geben. Das wird nicht mehr nötig sein. Aber doch, die Frage des Hafermonopols ist ausschlaggebend, wie ich heute Nachmittag im Radio sagte. Was? Sie haben darüber im Radio gesprochen? Ja, heute Nachmittag. Ach, was für eine lächerliche Erpressung! Eine Erpressung? Wozu betreiben Sie Geschäfte, die Sie nicht verstehen? Aber mein Herr, wollen Sie mir jetzt nicht endlich sagen... Sie haben einen Artikel veröffentlicht. Gut, das ist in Ordnung. Ich habe verstanden und bin hier. Ich wäre eher gekommen, wenn ich gewusst hätte, wo ich Sie finden kann. Aber wieso müssen Sie gleich im Radio sprechen? Erklären Sie mir das. Antworten Sie. Sprechen Sie. So reden Sie doch. Ich weiß wirklich nicht, was ich antworten soll. Vielleicht verwechseln Sie mich. Ich bin der Professor Alexander Andronik. Und ich bin Butschan, Grigori Butschan. Sie wollen sich mit mir messen. Sie. Bilden Sie sich denn ein, dass ich mehr als den kleinen Finger zu bewegen brauchte, um Sie zu zerschmettern? Aber ich liebe keine Skandale. Wenigstens nicht, wenn ich sie vermeiden kann. Aber dann... Na, dann machen wir doch Schluss mit dieser Affenkomödie. Heraus mit der Sprache. Woher kennen Sie das Projekt Protea? Welches Projekt? Protea! Ich verstehe immer noch nicht. Na, aber Sie schreiben Artikel. Hier, bitte lesen Sie. Sie kennen doch diese Sätze, nicht wahr? Natürlich. Und wer hat sie geschrieben? Ich? Und Sie wissen nicht, was Protea bedeutet? Es handelt sich nicht um Protea, sondern um Proftasia. Wie? Worum? Proftasia, das ist ein Druckfehler. Protea statt Proftasia, genauso was? Wie Karun statt Kabul. Was ist das, Proftasia? Das war eine Stadt in Vorderasien, im Altertum. Herr, Sie machen sich lustig über mich. Aber bitte sehen Sie doch, ich habe eine Karte des Altertums an der Wand. Da stehen die Orte der Reiseroute Alexanders des Großen. Und Sie wollen mir weismachen, dass dieser Artikel nicht die geringste Anspielung... Kann das wirklich wahr sein? Nein. Wer ist diese Person? Fragen Sie lieber, wer der Mann ist, von dem Sie sich da gerade einwickeln lassen. Magda. Ein Erpresser. Gnädiges Fräulein. Ich war doch nebenan, ich habe doch alles gehört. Mein Herr, glauben Sie ihr nicht. Sie werden mich nicht hindern, die Wahrheit zu sagen. Welche Wahrheit? Magda, ich flehe Sie an. Mein Herr, ich appelliere an Ihren gesunden Menschenverstand. Versuchen wir doch Licht in diese finstere Angelegenheit zu bringen. Natürlich. Sagen Sie dem Herrn, wer vorhin hier gewesen ist. Oder soll ich es sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Journalist, der Direktor vom Alarm. Das hat er jedenfalls behauptet. Na, brauchen Sie noch andere Beweise? Muss ich Ihnen noch sagen, worüber die beiden Herren gesprochen haben? Nein, danke, das genügt. Sie haben vorhin behauptet, dass Sie mich nicht kennen. Jetzt sollen Sie mich kennenlernen. Ich werde Ihnen zeigen, wer ich bin. Magda, warum haben Sie das getan? Ich habe keine Ahnung. Wie können Sie so etwas über mich sagen? Ein Erpresser. Ich. Wissen Sie, wer ich bin? Was ich bin? Ja, Sie sind ein Kind. Und wenn ich nicht dazwischen gefahren wäre, dann hätte er mit Ihnen gemacht, was er wollte. Was wollte er? Das weiß ich noch nicht, aber er hätte es getan. Und der Journalist auch. Sie glauben, Magda, dass da ein Zusammenhang besteht? Dass die beiden sich kennen? Ich sage Ihnen doch, Sie sind ein Kind. Und ich sage Ihnen, dass ich durch Ihre Schuld in eine unglaubliche Geschichte geraten bin. In ein schreckliches Abenteuer. Ja, Ihr erstes Abenteuer. Haben Sie Angst? Oh, vielleicht bin ich doch ein kleiner Alexander. Was können wir bloß tun? Ich weiß nicht. Ach ja, ich weiß. Ich kann Ihnen erstmal Ihren Westenknopf annähen. Oh. Dann werden wir weitersehen. Glauben Sie, dass Alexander der Große mit einem losen Knopf in den Kampf zog? Fräulein Grosavescu, wie spät ist es denn? 8 Minuten vor 11, Herr Butschan. Haben Sie die beiden gefunden? Herrn Branescu habe ich noch nicht erreichen können. Ach, wie ärgerlich. Ich habe ihn in der ganzen Stadt gesucht, in der Kammer, im Ministerium, zu Hause, im Café. Er ist nirgends. Ja, aber ich muss ihn unbedingt sprechen. Noch heute Nacht. Ich habe überall hinterlassen, dass Sie ihn hier erwarten, ganz gleich, wie spät es ist. Ja, gut. Und was ist mit dem anderen? Er wartet in meinem Büro. Haben Sie die Auskünfte über ihn? Hier auf Ihrem Schreibtisch. Danke. Lassen Sie ihn eintreten. Bitte, Herr Agopian. Sind Sie Herr Agopian? Kent Agopian. Sie haben eine Druckerei? Ja, die habe ich. Ich will sie kaufen. Warum? Das ist keine Antwort. Ich will sie kaufen, weil ich sie brauche. Gut, ich muss darüber nachdenken. Bitte, setzen Sie sich. Ihre Druckerei geht schlecht. Sie stecken bis über die Ohren in Schulden. Der Alarm allein hat einen Rückstand von 180.000 Lei. Ja, aber wenn er zahlt, habe ich erst einmal Luft. Er wird nicht zahlen. Der Direktor hat mir aber heute versprochen, dass ich morgen... Er wird nicht zahlen. Was hat die Druckerei gekostet? Nun, die Druckerei ist klein, aber sie ist gut. Es ist alles drin, was dazugehört. 2 Flachmaschinen, 3 Zeilen Gießmaschinen, eine moderne Rotationsmaschine. Was hat sie gekostet? 1.800.000. Weniger, lieber Freund. Sie wissen, was sie gekostet hat? Ja, genau. Also 1.240.000. Und davon sind 240.000... bis heute noch nicht bezahlt. Eben. Ich biete Ihnen 4 Millionen für Ihre Druckerei. Was? Wie viel haben Sie gesagt? 4 Millionen. Verzeihung, ist das ein Witz? Agopian, Sie vergessen, wo Sie sind. Nehmen Sie an? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Angst? Vielleicht sind Sie schlecht informiert. Die Druckerei, naja, sie ist nicht schlecht. Ich möchte Ihnen aber doch sagen... Dass die Zeilengießmaschine verbraucht und die Rotationsmaschine ein Modell aus dem vorigen Jahrhundert ist. Sie wissen alles? Alles. Jetzt begreife ich nichts mehr. Das ist doch nicht nötig. Nehmen Sie an. Kann ich das denn abschlagen? Sie sind ein vernünftiger Mann. Wollen Sie das Geld in bar oder lieber einen Scheck? Lieber einen Scheck, das ist bequemer. Gut. Im Sekretariat finden Sie einen Vertrag. Das ist alles. Ach, beinahe hätte ich vergessen. Sie gehen jetzt gleich in die Druckerei und erklären, dass sie verkauft ist. Die Druckerei wird sofort geschlossen. Heute Nacht noch? Sofort. Das ist nicht möglich. Jetzt in der Nacht wird der Alarm gedruckt. Ich habe einen Vertrag mit dem Direktor. Den er nicht achtet. Im Falle der Nichtbezahlung haben Sie sich das Recht vorbehalten, den Druck der Zeitung jederzeit einzustellen. Ja, aber er wird mich verklagen, Schadenersatz verlangen. Das ist jetzt meine Sache. Ich habe es im Vertrag berücksichtigt. Sie haben an alles gedacht. Nur könnte man nicht wenigstens bis morgen warten? Nein. Ja, aber erklären Sie mir doch, warum... Wenn ich zahle, erkläre ich nicht. Ich frage Sie jetzt das letzte Mal, oder nein? Ich bin ein Ehrenmann. Was ich gesagt habe, gilt. Gut. Fräulein Grosso-Westphal? Ja, Herr Direktor? Herr Agopian fährt mit dem Wagen zur Druckerei und kommt gleich wieder zurück. Wenn alles in Ordnung ist, geben Sie ihm den Scheck. Ende. Auf Wiedersehen, Agopian. Ich erwarte Ihren Bericht. Auf Wiedersehen, Herr Butschan. Fräulein Grosso-Westphal, haben Sie etwas von Branesco gehört? Herr Branesco kommt gerade zur Tür herein. Ja, lassen Sie ihn eintreten. Ganz zu Ihren Diensten, mein lieber Herr Butcher. Bitte nehmen Sie Platz, Exzellenz. Danke. Wo waren Sie bloß? In Sinaia. Ich bin völlig zerschlagen. Seit 2 Tagen habe ich nicht geschlafen und nicht gegessen. Na nun, was haben Sie denn getan? Gesprochen. Unaufhörlich? Ja, gestern im Ministerrat, heute Nacht in der Kammer, heute früh im Senat. Dieses verfluchte Gesetz über das Abiturientenexamen, na ja, jetzt ist es verabschiedet. Ich musste einfach einen freien Tag in der frischen Luft mich erholen. Ausgerechnet, wenn ich Sie in ganz Bukarest suche. Ich hatte noch nicht meine Koffer ausgeladen, als mich Ihre Nachricht erreichte und mit 200 Stundenkilometern bin ich Ihrem Ruf gefolgt. Ich sehe, dass man auf Sie zählen kann, mein lieber Minister. Alles durch für Sie, obwohl Sie mich nicht lieben. Ich liebe Sie nicht? Würde ich sonst im Unterrichtsministerium versauern? Ein Wort von Ihnen und ich bekäme die Finanzen oder das Verkehrswesen. Glauben Sie mir, ich könnte Ihnen davon viel größerem Nutzen sein. Sie können mir gleich jetzt einen Gefallen tun. Bitte? Verfügen Sie über mich. Sagen Sie, Branesco, kennen Sie einen gewissen Andronik? Nein. Alexander Andronik, Universitätsprofessor. Andronik. Ach ja, ein fader, blonder Mann, er ist Privatdozent für alte Geschichten. Ja, ganz recht. Sie werden ihn hinauswerfen. Hinauswerfen? Warum? Weil ich Sie darum bitte. Ja, unter welchem Vorwand hinauswerfen? Er ist ein armer Kerl, unbedeutend, bescheiden, hat keinen Ehrgeiz, keine Feinde. Und dann hinauswerfen gegen die Selbstverwaltung der Universität? Gegen den Rat? Ich sage Ihnen ja, dieses Unterrichtsministerium... Sie können also nicht. Nein. Aber was kann denn dieser Andronik schon für Schaden stiften, Privatdozent? Ist das Ihr letztes Wort? Bedauere. Ja. Gut, wie Sie wollen. Was tun Sie da? Das werden Sie gleich sehen. Hallo, der Club? Ist der Herr Minister Ikim da? Herr Butschan, bitte nicht. Also das können Sie mir doch nicht antun. Gut. Dieser Andronik muss verschwinden. Und zwar morgen. Wenn Sie es nicht durchführen können, tut es ein anderer. Morgen. Gut, das lässt sich machen. Wie denn? Oh, eine Kleinigkeit. Wenn Andronik morgen in die Universität geht... Ja, natürlich wird er gehen. Dann kann er seine Vorlesung eben nicht halten. Und warum nicht? Weil man es verhindern wird. Getrampel... Pfeifen, Chaos, ein Heidenspektakel im Saal. Ich habe dafür meine Leute. Und dann? Dann? Gegenüber einer solchen Situation wird sich der Minister persönlich gezwungen sehen, einzuschreiten. Er kann ja schließlich nicht dulden. Oh, na. Er kann bestimmt nicht dulden. Selbstverständlich nicht. Telefonanruf, eilige Verfügung. Mein lieber Minister, so gefallen Sie mir. Verlassen Sie sich auf mich, Herr Butschan. Aber bitte, vergessen Sie nicht, das ist kein Ministerium für mich. Ich muss da raus. Ihre Chancen steigen ganz offensichtlich, mein Lieber. Also auf Wiedersehen, mein lieber Herr Branesco. Auf Wiedersehen, Herr Butcher. Fräulein Grosso-Westphal, kommen Sie bitte herein. Der Direktor von der Zeitung Der Alarm ist da. So, gut, er soll hereinkommen. Was wollen Sie? Sie haben mich bestellt. Ja, aber erst für morgen früh 9 Uhr. Und jetzt ist es? Mitternacht. Na also, was wollen Sie jetzt schon hier? Als Sie heute früh fortgingen, rieten Sie mir noch mal zu überlegen. Ich habe überlegt und ich bin etwas früher gekommen. Ich nehme also an. Sie nehmen an. Ja, was denn? Ihren Vorschlag. Ich habe Unterlagen, Papiere, Zahlen, Beweise. Es war keine Kleinigkeit, aber ich habe alles. Wo denn? Hier, in meiner Tasche. Ich gratuliere Ihnen. Ja, wäre es nicht besser, wenn wir uns vielleicht einigen? Oder würden Sie es vorziehen, dass mein Artikel in letzter Stunde im Alarm erscheint? Den Alarm gibt es nicht mehr. Ich habe ihn abgeblasen. Wie? Ihre Zeitung schuldet meiner Druckerei die Summe von 480.000 Lei. Ich habe angeordnet, dass ab sofort alle Arbeit eingestellt wird. Sie haben angeordnet? Ihre Druckerei? Mhm. Seit wann? Seit einer halben Stunde. Sie sind ein großer Schachspieler. Ja, bin erledigt. Ist klar. Für den Moment. Aber einen großen Fehler haben Sie dabei gemacht. Wirklich? Sie haben Andronik vergessen. Ach, Ihren Komplizen? Meinen Komplizen? Leider nein. Dazu ist er zu ausgekocht. Was? Sie machen nicht gemeinsame Sache? Ich habe es versucht, aber dieses junge Mädchen bei Andronik hat alles verdorben. Zugegeben, dass mit den Unterlagen vorhin war ein Bluff. Ich habe nichts, überhaupt nichts. Sie wollen, dass über Protja geschwiegen wird. Aber das ist alles in Androniks Hand. Mit Betrügern werden sie fertig, weil sie wissen, dass man sich mit ihnen immer einigen kann. Aber Wölfe im Schafspelz haben auch für sie ein zu dickes Fell. Naja, das ist ja jetzt Ihre Angelegenheit. Gute Nacht. Direktor, sagen Sie, wollen Sie morgen früh Ihre Zeitung herausbringen? Hm? Kaufen Sie die Druckerei. Ich verkaufe sie Ihnen. Na, spotten Sie nicht noch. Mit welchem Geld? Es geht nicht um Geld. Das findet sich immer. Es geht darum, ob Sie sie kaufen wollen oder nicht. Ja, und was soll sie kosten? 10 Millionen. Ein Pappenstiel. Für Sie. Das ist enorm, ich weiß. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie unterzeichnen mir ein paar Solarwechsel, die in meinem Besitz bleiben, im Panzerschrank. Und nie herausgehen werden, mein Ehrenwort, solange Sie vernünftig sind. Also, mein lieber Herr Butschan, das sollen Sie nie bereuen. Ich schwöre es Ihnen. Von jetzt ab steht der Alarm ganz zu Ihrer Verfügung. Nein, verstehen Sie mich richtig. Das ist eine rein geschäftliche Abmachung. Der Alarm gehört Ihnen. Sie veröffentlichen, was Ihnen gefällt. Ich liebe es nicht, meine Überzeugung irgendjemandem aufzuzwingen. Sie sind ein sehr feinfühlender Mann, mein lieber Herr Butscher. Und Sie, ein intelligenter Kopf. Wollen Sie gleich hier die Wechsel unterschreiben? Bitte schön, ja. Gut. Fräulein Grusovescu? Ja, Herr Direktor? Ist der Kopian zurück? Er wartet hier. Ich möchte ihn sprechen. Nun, Agopian, wie weit sind Sie? Ich habe Ihre Befehle ausgeführt. Die Arbeit ist eingestellt, die Werkstatt ist geschlossen. Soll ich Ihnen den Schlüssel hier lassen? Nein, ich habe die Druckerei verkauft, dem Inhaber des Alarms. Bitte, Herr Direktor, wollen Sie Herrn Agopian Ihre Anweisungen geben? Wie? Sie haben die Druckerei gekauft? Ich werde verrückt. Das macht nichts. Laufen Sie, sorgen Sie dafür, dass alles in Schwung kommt, dass die Zeitung morgen früh erscheint. Ja. Auf Wiedersehen. Immer was anders. Hallo? Ja, hier bin ich. Wer? Sie? Jetzt? Sie sind unten. Na gut, kommen Sie herauf. Das junge Mädchen von Andronik. Na nu. Was die bloß will? Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist sie gefährlich. Sie müssen aufpassen. Glauben Sie? Oh, eine Schlange ist das. Nein. Den Eindruck hatte ich nicht. Dahinter steckt etwas anderes. Na, ich werde sehen. Dann gehe ich jetzt. Bitte warten Sie noch etwas. Vielleicht brauche ich Sie. Vielleicht gehen Sie so lange ins Nebenzimmer. Ich rufe Sie später. Aber seien Sie vorsichtig. Herr Butschan, Ihnen mag mein Besuch zu dieser Stunde überraschend erscheinen, aber... Gnädiges Fräulein, hier in diesem Büro ist kein Besuch überraschend, ganz gleich zu welcher Zeit. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Wir haben uns heute auf eine recht eigenartige Weise kennengelernt und voneinander verabschiedet. Eine sehr eigenartige Weise. Ja, mein Eingreifen in diese Unterhaltung, die mich nichts anging, war vielleicht etwas krass. Aber ehrlich, bedauern Sie es? Das weiß ich noch nicht. Wie gut, dass Sie so ruhig sind. Heute Nachmittag waren Sie nervöser. Na, das ist inzwischen vorbei. Bei mir nicht. Was wollen Sie eigentlich hier? Kommen Sie im Auftrag von Andronik? Sind Sie seine Freundin? Bitte stellen Sie mir keine Fragen. Ich weiß, dass Andronik über die Angelegenheit Protja informiert ist. Wissen Sie darüber auch Bescheid? Ich weiß, dass er Beweise in der Hand hat, dass er sprechen könnte. Oh, diese Kanaille. Dass er sprechen, aber auch schweigen könnte. Ja, aber ich war doch bei ihm mit meinen Vorschlägen. Ich habe auch gehofft, dass er annehmen würde. Aber er hat keine Skrupel, keine Hemmungen. Er hat sich gesagt, dieser Mann wird freiwillig nie so viel hergeben, wie ich ihm entreißen kann, wenn ich ihn angreife. Und warum haben Sie sich zwischen uns gestellt? Weil ich wollte, dass der Kampf auf der Stelle beendet wird. Aha, aber er wollte nicht. Gut, ich bin gerüstet. Er ist es auch. Und er schreckt vor nichts zurück. Danach sieht er gar nicht aus. Gerade darum ist er so gefährlich. Sie tun mir leid. Ich habe Sie schon mal gefragt. Was wollen Sie eigentlich hier? Ihnen Ihre Ruhe wiederbringen. Danke, nicht nötig, ich bin ruhig. Das sieht mir gar nicht so aus. Wenn Sie sich sicher fühlten, wären Sie doch nicht um diese Zeit hier im Büro. Sie auch nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich ruhig bin. Im Gegenteil, ich bin ganz und gar nicht ruhig. Haben Sie persönliche Gründe? Sie stellen zu viele Fragen. Ich werde Ihnen sagen, was ich will. Andronik muss das Land verlassen. Er muss weit wegfahren. Und zwar mit mir. Wegen einer anderen Frau? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie zu viele Fragen stellen. Glauben Sie nicht, dass Sie Ihre Seelenruhe wiederfinden würden, wenn dieser Mann eine Reise machen würde? Morgen früh? Eine lange Reise. Vielleicht von 3 Jahren. Irgendwohin nach Asien. Das wäre gar nicht schlecht. Wäre das nicht eine Lösung? Wie teuer? Es kommt darauf an, was Ihnen Ihre Ruhe wert ist. 10 Millionen Lei? Wenn Sie eine Null dranhängen? Ja. Oh, das ist ein bisschen viel. Dafür, dass ich... Kann ich den Professor sprechen? Ja, ich hole ihn. Er wartet auf mich. Aber seien Sie vorsichtig. Er ist äußerst misstrauisch. Mein lieber Direktor, kommen Sie herein. Ich habe mich mit Andronik geeinigt. War er hier? Nein, aber er wird gleich erscheinen. Ist er teuer? Ja, ziemlich. Er geht ins Ausland für 3 Jahre. Na, großartig. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Mit diesem Kerl hätten wir doch niemals Ruhe gehabt. Guten Abend, Herr Butschan. Entschuldigen Sie. Mein lieber Professor, ich bin begeistert, dass Sie zu mir kommen. Fräulein Magda hat Ihnen sicher meinen Vorschlag übermittelt. Nehmen Sie an? Ja, sehen Sie, ich weiß noch nicht, ob ich kann. Schließlich, wenn... Was denn? Sie wissen nicht, Sie schlagen Haken. Ja, was ist denn jetzt noch, Fräulein Magda? Er will sagen... Ich will sagen, dass... Sehen Sie, alles, was sich heute ereignet hat, war derart unerwartet. Ich möchte fast sagen, verblüffend. Das ist einfach zu viel für einen einzigen Tag. Verstehen Sie bitte, wenn ich etwas zögere. Sie zögern? Wenn ich nicht weiß, was ich Ihnen sagen soll... Na, dann werde ich Sie fragen. Also, Herr Professor, wollen Sie eine große Reise machen? Oh, ob ich will? Das ist der Traum meines Lebens. Ja, bitte, so fahren Sie doch. Ich habe Ihnen alles zur Verfügung gestellt, was Sie brauchen. Das stimmt, es ist beinahe zu viel. Für ein solches Unternehmen zu viel? Man muss von Anfang an den notwendigen Fonds haben. Die wissenschaftlichen Ziele, die Sie in Asien verfolgen, sind unermesslich. Ja, wirklich unermesslich. Ich kann das in aller Bescheidenheit sagen. Und ich werde mit Feuereifer daran gehen, die Geheimnisse auf den Spuren Alexanders des Großen zu entdecken. Wann reisen Sie ab? So schnell wie möglich. Morgen. Und was meinen Sie, Herr Professor? Ich würde auch gern sagen, so schnell wie möglich. Morgen. Nur? Es gibt da noch etwas, was mich quält. Und das ist? Ja. Ich möchte wissen, ich muss es sogar wissen, was bedeutet Protja? Dieses Wort muss doch einen Sinn haben. Protja. Sie brauchen es nur zu hören und Sie springen alle auf, wie vor einer Riesengefahr. Warum? Ach, Sie wollen wissen, was das bedeutet. Herr Butschan, darf ich es ihm sagen? Bitte. Schade, es sollte eine Überraschung sein. So. Aber wenn Sie unbedingt darauf bestehen, dann denken Sie doch einmal nach. Protja. Sagt Ihnen das nichts? Nein. Es ist der Name für die Gesellschaft. Pro Documentis Historiae Antiquae. Historiae Antiquae. Oh, das ist ja wunderbar. Ja, wunderbar. Ja. Wirklich. Fräulein Magda, wie Sie das hingekriegt haben, Sie sind ein Genie. Herr Butschan, ich bin kein Genie. Ich bin nur ein Mädchen, das liebt. Ach so. Na, Professor, da muss ich Ihnen gratulieren. Oh, danke. Wozu? Ich verstehe nicht recht. Sie werden schon dahinter kommen. Auf Ihrer Forschungsreise. Und morgen wird die Aktiengesellschaft Protja gegründet. Setzen Sie das in Ihren Alarm, lieber Direktor. Der Präsident des Verwaltungsrates ist unser lieber Professor Andronik. Ich? Aber ich gehe doch auf Reisen. Eben deshalb. Hallo, Alarm? Stefanescu, haben Sie für mich einen Platz freigelassen? Gut, schreiben Sie. In letzter Stunde. Die Aktiengesellschaft Protia ist heute in der Hauptstadt gegründet worden. Das Ziel dieser Gesellschaft... Eines Ihrer Ziele, es ist nicht das einzige. Korrigieren Sie. Eines der Ziele dieser Gesellschaft ist es, das Studium der Geschichte des Altertums zu fördern. Der Präsident des Verwaltungsrates ist Herr Professor Alexander Andronik, unser hervorragender Mitarbeiter. Wir brachten das Hörspiel »In letzter Stunde« von Michael Sebastian, übersetzt und für den Funk bearbeitet von Maria Frey. Die Personen und ihre Sprecher waren Privatdozent Alexander Andronik, Hans Timmerding, Grigori Butschan, ein Großindustrieller, Harald Mannl, Direktor der Zeitung »Der Alarm«, Hans Gogel, Stefanesco, ein Redakteur, Otto Stern, Pompilian, ein Reporter, Thomas Fabian, Unterrichtsminister Branesco, Walter Morbitzer, Druckereibesitzer Agopian, Bogislav von Heiden, Magda Minu, eine Studentin, Maria Körber. Ferner hörten Sie Maria Madeleine Marzen, Ursula Stagun und Peter Fitz. Musik Gerhard Ahl, Ton Reinhard Krawulski, Regie Theodor Steiner.